aus Blut und Tränen. Eine Leiter, die hinter mir zerfällt. Ich schau zurück, gedenke denen, die vor mir suchten das Ende ihrer Welt. Und wenn ich oben bin, mit einem Bein im Himmel, dann wirst auch du deine Leiter sehen. Komm, steig mir nach, ich werde warten, den letzten Schritt wollen wir gemeinsam gehen.